Erster später verliebte sich Amnon, ein Sohn Davids, in Tamar, die schöne Schwester seines Bruders Absalom. Zweiter Amnon wurde wegen seiner Schwester Tamar ganz krank, weil sie Jungfrau war und er dachte, er könne ihr nichts antun. Dritter Amnon hatte einen Freund namens Jonadab, der ein Sohn von Davids Bruder Simea war, dieser Jonadab war ein sehr kluger Mann. Vierter Jonadab fragte ihn, warum siehst du jeden Morgen so traurig aus, Königssohn? Willst du es mir nicht erzählen? Amnon antwortete ihm, ich liebe Tamar, die Schwester meines Bruders Absalom. Fünfter da riet ihm Jonadab, lege dich ins Bett und tu so, als wärst du krank. Wenn dein Vater kommt, um nach dir zu sehen, dann sage zu ihm, lass meine Schwester Tamar kommen und mir etwas zu essen zubereiten. Wenn sie es vor meinen Augen macht, damit ich es sehen kann, dann will ich es von ihr essen. Sechster Amnon legte sich hin und stellte sich krank. Als der König kam, um nach ihm zu sehen, sprach Amnon zum König, lass meine Schwester Tamar kommen und vor meinen Augen zwei Kuchen zubereiten, damit ich sie von ihr essen kann. Siebter da schickte David Tamar nach Hause und ließ ihr sagen, geh doch zu deinem Bruder Amnon nach Hause und bereite ihm Essen zu. Achter Tamar ging zu ihrem Bruder Amnon nach Hause, während er im Bett lag. Sie nahm Teig, knetete ihn und bereitete vor seinen Augen Kuchen zu, die sie dann backte. Neunter dann rief sie den Diener und schüttete die Kuchen vor ihm aus. Er weigerte sich jedoch zu essen. Amnon rief, alle sollen hinausgehen. Da gingen alle hinaus. Zehnter hierauf sagte Amnon zu Tamar, bringe das Essen in das innere Zimmer, dann will ich es von dir essen. Tamar nahm die Kuchen, die sie zubereitet hatte, und brachte sie ihrem Bruder Amnon in das innere Zimmer. Elfter als sie ihm aber zu essen anbot, packte er sie und sagte zu ihr, komm, leg dich zu mir, meine Schwester. Zwölfter sie antwortete ihm, nein, mein Bruder. Entehre mich nicht, denn so handelt man nicht in Israel. Begeh nicht eine solche schlimme Tat. Dreizehnter sie fragte, wohin sollte ich meine Schande tragen? Du aber würdest in Israel als einer der schlimmsten Täter gelten. Sprich doch lieber mit dem König, er wird mich dir gewiss nicht verweigern. Vierzehnter er wollte ihr jedoch nicht zuhören, sondern überwältigte sie, entehrte sie und schlief mit ihr. Fünfzehnter danach hasste Amnon sie sehr. Dieser Hass, den er gegen sie empfand, war noch größer als die Liebe, die er zu ihr gehabt hatte. So befahl Amnon ihr, steh auf. Geh fort. Sechzehnter sie antwortete ihm, nein, mein Bruder, denn dieses Unrecht wäre noch größer als das andere, das du mir angetan hast, wenn du mich jetzt fortschickst. Aber er wollte nicht auf sie hören. Siebzehnter stattdessen rief er seinen Diener und befahl, schaff diese Frau hinaus auf die Straße und verriegle die Tür hinter ihr. Achtzehnter sie trug ein besonderes langes Gewand, denn so kleideten sich von alters her die königlichen Prinzessinnen, solange sie Jungfrauen waren. Als sein Diener sie hinaus auf die Straße geführt und die Tür hinter ihr verriegelt hatte, neunzehnter streute Tamar Asche auf ihren Kopf und zerriss das Gewand, das sie anhatte. Dann legte sie die Hand auf ihren Kopf und ging unter ständigem Weinen davon. Zwanzigster ihr Bruder Absalom sprach sie an, war dein Bruder Amnon bei dir? Nun, meine Schwester, schweig still, es ist dein Bruder. Nimm dir diese Sache nicht zu Herzen. So blieb Tamar einsam im Hause ihres Bruders Absalom. 21. Als König David den ganzen Vorgang erfuhr, wurde er sehr wütend. Aber er wollte seinem Sohn Amnon nicht wehtun, weil er ihn liebte, da Amnon sein erstgeborener Sohn war. 22. Absalom aber sprach kein Wort mit Amnon, weder im Bösen noch im Guten, denn Absalom hatte einen Groll gegen Amnon gefasst, weil er seine Schwester Tamar entehrt hatte. 23. Nach 2 Jahren veranstaltete Absalom in Baal Hazor, das bei Ephraim liegt, ein Schafschurfest. Dazu lud Absalom alle königlichen Prinzen ein. 24. Absalom ging auch zum König und sprach, du weißt, dein Diener hält heute ein Schafschurfest. Wenn doch der König und sein Hof deinen Diener begleiten wollten. 25. Der König antwortete Absalom, nein, mein Sohn. Wir wollen doch nicht alle hingehen, damit wir dir nicht zur Last fallen. Absalom drängte ihn, aber der König wollte nicht gehen und verabschiedete ihn. 26. Da sprach Absalom, wenn du also nicht kommst, dann soll doch mein Bruder Amnon mit uns gehen. Der König erwiderte ihm, wozu soll er mit dir gehen? 27. Als Absalom ihn aber drängte, ließ er Amnon und alle königlichen Prinzen mit ihm gehen. Absalom veranstaltete ein Festmahl, das wie ein Königsfest war. 28. Dabei gab Absalom seinen Dienern den Befehl, seht zu, wenn Amnon vom Wein fröhlich geworden ist und ich euch zurufe, tötet Amnon. Dann bringt ihn um. Seid unbesorgt, ich habe euch ja den Befehl gegeben. Seid mutig und zeigt euch als starke Männer. 29. So verfuhren Absaloms Diener mit Amnon nach Absaloms Befehl. Da standen alle königlichen Prinzen auf, bestiegen jeder sein Maultier und flohen. 30. Während sie noch unterwegs waren, war schon das Gerücht zu David gedrungen, Absalom hat alle königlichen Prinzen ermordet, so dass kein einziger von ihnen übrig geblieben ist. 31. Da stand der König auf, zerriss seine Kleider und legte sich auf den Erdboden. Alle seine Hofbeamten, die ihn umstanden, zerrissen ebenfalls ihre Kleider. 32. Da ergriff Jonadab, der Sohn von Davids Bruder Simea, das Wort und sprach, mein Herr, denke nicht, dass alle jungen Männer, die königlichen Prinzen, getötet wurden. Vielmehr ist nur Amnon tot, denn Absalom hatte einen wütenden Blick, seit dem Tag, an dem jener seine Schwester Tamar entehrt hatte. 33. So soll sich mein königlicher Herr nicht den Gedanken machen, dass alle königlichen Prinzen tot sind, vielmehr ist nur Amnon tot. 34. Absalom aber floh. Als der Diener, der Wächter, ausschaute, sah er, dass eine Menge Leute auf der Straße nach Horonaim den Berg herabkamen. Der Wächter kam und meldete dem König, ich habe Männer von der Straße nach Horonaim von der Seite des Berges herkommen sehen. 35. Da sprach Jonadab zum König, siehst du? Die Prinzen kommen. Es ist so geschehen, wie dein Diener gesagt hat. 36. Als er eben ausgeredet hatte, da kamen die Prinzen und weinten laut auf. Auch der König und sein ganzer Hof brachen in sehr lautes Weinen aus. 37. Der König trauerte lange Zeit um seinen Sohn Amnon. Absalom aber war geflohen und ging zu Talmeh, dem Sohn Ammihuds, dem König von Gesur. 38. Dort war er 3 Jahre lang. 39. Aber König Davids Herz sehnte sich danach, Absalom zu vergeben, denn er hatte sich damit abgefunden, dass Amnon tot war.